Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Hallo. Ja, es ist die Folgennummer, habe ich vergessen. Und wir sind wieder zusammen. Aber Gott sei Dank sind wir ja alle drei komplett. Und auch Marcel ist da. Und der kann uns erstens sagen, was die Folgennummer ist. Und zweitens, was es damit auf sich hat. Ja, die Folgennummer. Also im Grunde fange ich mal mit einer Frage an. Was haben das LKW-Durchfahrverbotsschild, ein Isotop von Einsteinium und ein Roman gemeinsam? Die Zahl 253. So, 253. Folgennummer. Das Isotop 253 war das, wenn ich das richtig nachgelesen habe, das erste, was von Einsteinium wirklich erzeugt wurde. Mhm. Das LKW-Durchfahrtsverbotsschild hat die Nummer 253 und 253 heißt auch eine Novel, die zuerst als Webseite erschienen ist. Roman. Herzlichen Dank dafür an Aga, die ich hier, als ich heute nach der Folgennummer gesucht habe, gleich mit mehreren Beispielen angekommen ist. 253 ist ganz interessant, weil das ist ein Roman, der 253 Passagiere eines U-Bahn-Zuges der Bakerloo Line beschreibt. Allmächtig. Und jeder dieser Passagiere wird in 253 Wörtern kurz vorgestellt. Oh. Und am Anfang war das so eine Webseite und dann gab es so Verbindungen zwischen den Charakteren und irgendwann ist das Ganze dann auch in gedruckter Form erschienen und der Autor sagt, dass sich das sehr anders angefühlt hat. Also auf der Webseite hat man eher so gemerkt, was verbindet so verschiedene Leute miteinander und in der gedruckten, also dadurch, dass man Hyperlinks hatte und in der gedruckten Form ist es eher, was trennt die Leute. Oh, ja, genau. Interessant. Interessant. Interessant. Man muss sich erstmal 253 verschiedene Leute ausdenken. In der Tat. Das ja, wenn wir uns jetzt jede Folge einen Leute ausgedacht hätten, dann wären wir schon fertig. Ich glaube, die Einzahl von Leute ist Geläut. Ein Geläut aus. Ein Geläut, genau. Gut. Wir haben etwas nachzureichen. Es steht hier unter Errata. Du möchtest gerne über den App Store und weiße Bildschirme sprechen. Ja, also ich habe ja seit einiger Zeit das Problem, dass mein App Store einfach weiß ist und kurz sagt, er kann sich nicht verbinden und dann einfach nur weiß bleibt. Ja. Das war aber sehr flaky, manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht. Und was ist rausgekommen, woran lag es? Ich hatte die mobilen Daten ausgeschaltet für den App Store irgendwann mal, weil ich im Ausland war. Okay. Und dann nur ganz bestimmte Daten zulassen. Ach Gottele, bei denen, was darf welche App? Genau. Was darf welche App und wollte nicht so viel Daten verbrauchen und habe da unter anderem den App Store ausgeschaltet, weil du kannst ja entweder alle Apps ausschalten oder jede einzelne von deinen 253 Apps, genau, 253 Apps und da hatte ich irgendwie aus Versehen auch den App Store ausgeschaltet, weswegen da keine Daten mehr rübergekommen sind. Da muss ich natürlich auf der einen Seite sagen, ist mein Fehler. Auf der anderen Seite war Apple jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich, mir zu sagen, warum ich jetzt das Problem habe. Ja. Was ich ganz interessant finde, weil ich oft schon so Dialoge gesehen habe, schalt doch mal mobile Daten ein, nee, du bist, die mich immer genervt haben und da, wo ich es jetzt mal gebraucht habe, kam keiner. Ja, ich meine, du bist auch, wenn du keine Connection hast als App, dem bist du ja auch hilflos ausgeliefert. Es gibt keine API, um rauszufinden, ob du irgendwie Connectivity hast. Es gibt auch keine Human Interface Guidelines, die dir sagen, wie du auf sowas reagieren sollst. Nee. Und ich habe es natürlich noch weniger rausgefunden, weil ich dieses Fallback auf 3G, LTE-Teil anhab. Mhm. Also selbst wenn ich im Wi-Fi bin und das Wi-Fi ist schlecht, dann habe ich diesen Fallback. Und deswegen war auch so nicht zuverlässig zu sagen, okay, wie heißt denn das Wi-Fi? Ach Mist, immer wenn ich im Wi-Fi bin, dann geht's und sonst geht's nicht. Das habe ich dadurch halt auch nicht rausgefunden. Das heißt, du warst im Wi-Fi, dein iPhone hat das Wi-Fi zu langsam gefunden und mit seinem Datennetz auch noch den App Store unterstützt, aber auf dem Datennetz war dem App Store die Verbindung nicht gestattet. Genau. Das heißt, der hat so einen Mischmasch aus mal kriege ich was, mal kriege ich nichts bekommen. Ja. Das ist ja auch fies. Und was man auch einfach sagen muss, ist, die Experience ist einfach unglaublich schlecht, wenn kein Internet da ist und du den App Store aufmachst. Wenn sie ein statisches Bild da zeigen würden von, hey, im App Store gibt es tolle Apps, wir haben euch 10 rausgesucht, die immer angezeigt werden. Nee, oder zumindest irgendwie einen Ladebildschirm oder irgendeine Indikation, hey, ich mache hier gerade was. Wenigstens ein Spinner. Und ganz interessant war, dass das Update-Tag trotzdem funktioniert hat immer. Irgendwie läuft es wohl über einen anderen, ich weiß es nicht. Ja, das läuft über einen Daemon. Ja, und das war dann nicht betroffen. Das war dann nicht betroffen von, was es für mich noch verwirrender gemacht hat. Also, falls ihr solche Probleme habt, schaut mal, ob mobile Daten eingeschaltet sind oder nicht. Gott. Ja. Wenn es nicht daran liegt, dann liegt es daran, dass der App Store einfach mal wieder nicht vernünftig reagiert. Das kommt nämlich auch vor. Ja. Nun ja, aber da sind wir jetzt schlauer und du hoffentlich kannst öfter Dinge kaufen. Das ist ja die Weltwirtschaft dankt. Ja, stimmt. Wir haben dann später ganz viel Konsum, jetzt den du nachgeholt hast sozusagen. Aber erstmal kommen wir zu den Neuigkeiten, und wenn ich Neuigkeiten sage, dann meine ich Gerüchte. Wir haben ja irgendwie, glaube ich, letzte Folge schon festgestellt, dass Siri im macOS irgendwie so das neue Ding sein wird in macOS. Und ich habe irgendwie so ein bisschen gelangweilt gegähnt, weil was will man, also ist ja schön und gut, aber irgendwie, wenn man das jetzt zusammen betrachtet mit den Gerüchten, die diese Woche so ein bisschen aufgekommen sind, dass Apple wohl Siri massiv verbessern könnte zur WWDC, dann klingt es schon wieder interessanter. Ja. Ja. Kennst du da schon die Stoßrichtung, was besser heißt? Ich habe da diesen Artikel verlinkt, wo es im Wesentlichen darum geht, welche Firmen Apple in letzter Zeit gekauft hat und was die alle gemacht haben, bevor Apple die gekauft hat. Und dann geht die Reise halt so in die Richtung, Siri wird intelligenter und robuster. Sprich, du kannst, also eins der Beispiele von dieser Vocal IQ heißen die, glaube ich, die Apple schon vor einem Jahr gekauft hat. Eins der Beispiele ist irgendwie, ich muss auf dem Nachhauseweg die Zutaten für eine Lasagne einkaufen. Ah. So, das sagst du halt so Siri, und Siri ist halt klug genug, erstens rauszufinden, wo gibt's denn Zutaten für eine Lasagne, und dich dann daran zu erinnern, dass du das auf dem Nachhauseweg tust. Was an sich ja schon ganz interessant wäre. Also so dieses ein bisschen mehr Ontologie-Verständnis von so einem digitalen Assistenten, dass man den wirklich auch für Dinge benutzen kann, jenseits von mach mal einen Timer. Ja. Wäre schon schön. Wobei das ja jetzt nichts Neues ist, dass Siri besser wird, weil Siri wird irgendwie laufend besser. Also das sind halt bis jetzt immer so Punktverbesserungen. Also es ist eine Evolution und nicht wirklich was Neugutes. Also ich habe halt die Spracherkennung wird marginal besser kontinuierlich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich auf einer semantischen Ebene besser wird. Was mir halt aufgefallen ist, dass ich immer wieder Siri vergesse. Also dass es mehr Anwendungsfelder gäbe, wo ich Siri eigentlich lieber benutzen würde, aber vergesse, dass es existiert. Ja. Ja. Und dann wieder nach ein paar Monaten denke ich wieder dran, oh, und dann benutze ich es einmal und dann. Turn off low power mode ist so mein Klassiker. Sehr gut. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass Siri auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich gut funktioniert. So. Also ich kann mich nicht drauf verlassen, dass das Siri auf dem Telefon so gut ist wie das Siri auf dem Apple TV, so gut ist wie was anderes. So als Beispiel, ich habe kein Problem, meinem Apple TV zu sagen, I'd like to watch Citizen Kane, und davon auszugehen, dass er versteht, was ich sage. So, das klappt auch. So, und wenn ich das gleich auf meinem Telefon mache, also mal ganz abgesehen, dass das wahrscheinlich sowieso nicht geht, aber ich traue das dem nicht zu, Citizen Kane zu erkennen. So, vielleicht ist es auch einfach so ein Vorurteil gegenüber dem iOS Siri, das ich da habe. Aber ja, das ist ja. Ich möchte Citizen Kane gucken. Ich verstehe, ich möchte, Sie dürfen Kind gucken, nicht. Ja. Ja. So viel zu diesem Thema. Es ist irgendwie, natürlich ist es beim Apple TV einfacher, den Kontext zu haben, was ich jetzt machen will, weil ich kann halt nicht viel machen. so außer Apps runterladen, Apps öffnen und Filme suchen. Aber wenn ich halt diese Semantik irgendwie auch allgemein hätte und Siri tatsächlich besser verstehen würde, was ich denn jetzt eigentlich machen würde, das wäre schon schön. Also auf jeden Fall scheint das in der Tech-Branche generell jetzt ein großer Trend zu werden. Spracherkennung. Ich meine, Google hat er jetzt auch nochmal nachgelegt und Amazon. Ja, also ich denke, da wird es schon einiges an Innovationen geben in den nächsten Jahren. Das Problem an der Stelle, das ich halt persönlich damit habe, ist, dass ich es immer ausprobiere. Ich bin so ein Early Adopter und finde neue Sachen super spannend. Und dann bin ich halt vor meinem iBook gesessen und habe gesagt, Computer, what time is it? Und es hat nie funktioniert. Und irgendwie vor 5 Jahren hat mir einer mal erzählt, wie gut jetzt die Diktatfunktion auf dem Desktop ist. Aber wenn du es einmal nicht hinkriegst, dann guckst du halt nicht jedes Betriebssystem-Release nochmal neu an. Und jetzt die Leute wissen, auf dem iPhone und auf der Watch geht Siri halt ein bisschen für Navigation, im Grunde für, wenn du Eier kochst und ansonsten nur so Schnickschnack-Tricks. Die dann dazu zu bekommen, dass sie das nochmal probieren, das ist auch noch eine Herausforderung für Apple. Ja. Also vielleicht ist es auch eine Branding-Frage, dass du das dann eben halt irgendwie nicht Siri 2 oder sowas auch immer nennst, sondern halt, keine Ahnung, neuer Name. Ja. Auf dem Apple TV fand ich, ist halt die Chance da, weil du ein neues Gerät hast. Ja. Das kann das jetzt. Stimmt. Ich habe mir vor 2 Tagen die Hand am Ofen verbrannt und dann habe ich versucht, die Diktierfunktion. Ach, sind wir schon beim nächsten News? Nee. Sorry. Und dann habe ich versucht, die Diktierfunktion, die du, das kannst du ja auf die FN-Taste legen, zweimal FN drücken und dann diktierst du rein. Ja. Und wollte da was in Mono Develop rein diktieren und der hat das einfach nicht übernommen. Ja gut, aber da ist halt. Das fand ich strange. Ja. Ich dachte, das wäre so eine systemweite Funktion. Eigentlich schon. Das halt, wenn du ein bisschen am Textsystem vorbei programmierst, dann kriegst du die Funktionalität halt nicht geschenkt. Das kommt drauf an, wie sehr MonoDevelop halt selber gestrickt ist. Sehr. Wenn das irgendwie. Das ist ja auch das Gleiche mit den Programmen, die kein Help-Menü haben. Ja. Und das ist bei den Cross-Plattform-Sachen natürlich doppelt oft der Fall, weil die dann noch ihr eigenes Windows-System haben. Ach, aber es ist nervig. Ja. Nun ja, was ich noch kurz anmerken wollte, weil das so ein Brainfart war, den ich heute hatte, wenn jetzt Siri tatsächlich schlau genug wird, so abstrakte Kommandos anzunehmen, wie ich muss Lasagne kaufen, und das muss gar nicht Siri sein an der Stelle, es ist egal, wer das kann, dann ist es echt spannend, wie sich so, also wie diese Daten ausgesucht werden. So, also sprich, ob Apple dann eine Kooperation mit Tengelmann hat, und ob Tengelmann dafür zahlt, dass Siri Tengelmann empfiehlt für Lasagne-Zutaten. Bei Apple könnte man sich noch vorstellen, dass die da jetzt nicht das Geschäftsmodell draus aufziehen, aber spätestens, wenn man dann über Google nachdenkt, dann ist da irgendwie, du kannst dann keine Werbung mehr schalten für dieses Suchergebnis, aber vielleicht kannst du halt irgendwie eine Kooperation mit dem digitalen Assistenten haben. Das, ja, aber es ist dann wieder sehr konterkariert, weil ich will eigentlich dann die Lasagne da kaufen, wo ich sie entweder sonst immer kaufe oder was auf dem Weg liegt. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das wird spannend, wie da kommerzielle Interessen die User Experience beeinflussen. Das sind quasi die Pop-up-Ads der Zukunft. Yep. Nun ja, kommen wir von der Zukunft zur Vergangenheit, nämlich damals, als wir noch alle Objective-C programmiert haben und alles toll war und alles super dynamisch und keiner gejammert hat und alles war immer gut. Wir erinnern uns. Ich formuliere das so überspitzt, weil es gerade eine große Diskussion gibt in der Entwicklergemeinde darüber, dass viele alte Hasen und Koryphäen so ein bisschen die Dynamik in Swift vermissen und darüber diskutieren. So. Und Also ich finde diese also es geht darum quasi dass Objective-C zur Laufzeit komplett Einblick hat in die eigene Runtime sozusagen, also dass die Runtime zur Verfügung stellt, wer reagiert auf welche Kommandos, welches Objekt hat welche Methoden, wer kann wie mit was umgehen und Typensicherheit ist halt irgendwie zweit- bis letztrangig. deswegen kann sich Objective-C halt da so ein paar Sachen erlauben, die halt an Magie grenzen und viele Features erlauben, von denen heutzutage auch Swift profitiert, weil es ja auf der gleichen Runtime läuft. Und die Fragen, die sich halt jetzt die alteingesessenen Entwickler, die mit Objective-C aufgewachsen sind, stellen, ist, wie wird das eigentlich, wenn Objective-C tatsächlich mal deprecated wird und wir über pure Swift-Frameworks reden, wie soll das eigentlich funktionieren? Und wir haben Angst vor dieser Zukunft, weil sie die Vergangenheit sein könnte. Ja, ich bin da ein bisschen verwirrt, weil der Artikel, den wir da verlinken, hat als erstes Beispiel so ein die Eigenheit, dass du in XIPs, also in User Interface Dateien in Xcode an Menüs einfach mal Methodenaufrufe hängen kannst, Actions, aber nicht sagst, wo die aufgerufen werden sollen. Also du sagst, das Target, das Objekt, auf dem aufgerufen werden soll, ist nil, und du rufst quasi so in den Wald hinein, in deine ganzen Objekte und so, und da wird schon ein Objekt dabei sein, das darauf antwortet. Und das ist halt, und das Argument ist, du sparst dir halt ganz viel Code, rauszufinden, welches dieses Objekt jetzt ist und was die Situation ist und ob das überhaupt ausführen kann und so weiter. Dieses spezielle Beispiel finde ich halt blöd gewählt, weil so eine Mechanik, hey, ich möchte jetzt XY machen, ich weiß aber nicht, wer mir das macht, das kann man ja nachzimmern. Also das ist wirklich also das eine API-Geschichte. Gus Mühler, der irgendwie Acorn unter anderem hier macht, finde ich auch ein bisschen unglücklich. Generell in der Diskussion ist Brent Simmons eigentlich so jemand, der die besseren Beispiele bringt gerade. Ich denke, das an konkreten Beispielen festzumachen, ist, glaube ich, auch gar nicht der Punkt, der mir wichtig ist irgendwie in dieser Diskussion. Das ist eher so der, den Brent letztens auch in einem Blogpost gemacht hat, wo er meinte, seine Angst wäre jetzt gar nicht so sehr, dass Apple diese Features nicht irgendwie reproduzieren kann mit einem nicht dynamischen, weniger dynamischen Swift, sondern dass diese Nicht-Dynamik halt für die Zukunft Probleme bereitet, weil alle Innovationen in Objective-C, wie Bindings, KVO, solche Geschichten, halt aus der Dynamik der Sprache gewachsen sind. Und wenn man das nicht hat, wird es vielleicht schwierig, so coole Sachen in Zukunft zu machen damit. Wir warten auf iOS immer noch auf die Bindings. Ja. Ja, das ist halt auch bei Bindings und KVO ist es halt beides so ein Disconnect. Also du kannst dann den Code aus dem Code nicht direkt rauslesen, A ruft bei B was auf, sondern B hört darauf, dass sich irgendwo was ändert und bei A ändert sich was. Wenn du bei A anfängst und den Code runterliest, hast du nirgendwo auch nur den geringsten Hinweis darauf, dass B da auch sitzt und drauf horcht, dass sich was ändert. Diese Glue-Code-Vermeidung und super intelligentes Smart-Programmieren führt zu schwer lesbarem Code und der Trade-off ist für mich ganz klar, da habe ich lieber lesbaren Code. Naja, aber gleichzeitig brauchst du halt irgendwie solche Features in der Runtime jeden Tag. So, also ja. Das Ding ist halt, es ist eine schwierige Abwägung. Vor allem, ich finde es halt gut, dass Objective-C diese Möglichkeiten dir bietet, weil du damit halt als sehr kleines Team sehr schnell irgendwie prototypen kannst. So. Ja. Wenn du diese Möglichkeiten verlieren würdest, weil halt sowieso immer alles type-safe sein muss, Das wäre schon schwierig. Aber ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, diese Diskussion jetzt zu führen, glaube ich. Und ich hoffe, dass Apple da irgendwie auch ein bisschen mithört und die richtigen Schlüsse draus zieht. Also ich muss mich da auf jeden Fall noch einlesen. Was genau fehlt denn jetzt den Leuten? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt bloß kurz in die Artikel reingelesen und fand es recht schwierig, überhaupt rauszukriegen, was ist denn der Punkt? Punkt, der so Unbehagen bereitet? Ich verlinke am besten mal den ersten Link, den wir hier haben, von Marcel Weyer, der ja irgendwie auch eine Koryphäe auf dem Gebiet ist, mehr oder weniger, der auch bei Apple gearbeitet hat eine Zeit lang im Performance-Team. Und der ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in diese Diskussion, wenn man da reinsteigen will. Das ist natürlich alles sehr technisch. Gut, kommen wir zu weniger, ich weiß gar nicht, wie die Überleitung ist an der Stelle. Es ist traurig, oder? Ist es traurig? Ist es konsequent? Disconnecting people. Ganz dynamisch ist auch Microsoft unterwegs. Genau, ganz dynamisch macht es die Nokia-Abteilung zu. Ja, ja, wir erinnern uns, Microsoft hat 2013 Nokia gekauft für 7 Milliarden Euro im September 2013. Hatten große Pläne damit, die Mobile-Sparte von Microsoft sollte dadurch verstärkt werden und jetzt gibt es keine Mobile-Sparte von Microsoft mehr und Nokia wird jetzt auch dicht gemacht. Ha. Zumindest der Teil von Nokia, den wir unter Nokia verstehen, nämlich die Handysparte. Nokia gibt's weiterhin, die hat ihre Handysparte an Microsoft verkauft. Microsoft schließt jetzt seine Handysparte, die sie von Nokia gekauft hat. Es werden irgendwie knapp 2000 Jobs. Aber hat nicht Microsoft vor kurzem auch irgendwas an Foxconn verkauft, was Nokia angeht? Ja. Die als Feature Phone Business. Last week. Ja. Also sie haben wohl einen Teil davon an Foxconn verkauft und den Rest machen sie zu. 2014 haben sie 18.000 Leute rausgeschmissen, dann kurz darauf nochmal knapp 8.000 und jetzt so den Rest. Der Rest ist entweder jetzt bei Foxconn oder nicht mehr existent. Je nachdem, ob Feature oder Smartphone Division. Ach halt, Entschuldigung, mein Fehler, Lesefehler. Nokia hat so viel rausgeschmissen. Microsoft schmeißt 1350 Leute raus in Finnland und 500 global. Und damit ist die Nokia-Abteilung quasi leer. Abgewickelt. Mhm. Ja. Ja, also Wer ein Nokia-Telefon will, kann es vermutlich in Zukunft immer noch kaufen als Feature-Phone von Foxconn. Aber so wirklich gibt es diese Firma nicht mehr, glaube ich. Ja, krasse Sache. Also 7 Milliarden erstmal zahlen und dann das Ding gegen die Wand fahren. Krasse Sache. Wer kriegt das denn eigentlich? Das Geld? Die 7 Milliarden. Denen Nokia gehört. Also ich nehme an, die Firma, und es wird eine Aktiengesellschaft sein, schätze ich jetzt einmal. Und damit die... Bezahlst du dann die Aktionäre aus, oder? Wir wissen, glaube ich, nichts, ist die Antwort. Ja. Genau. Also eine Frage an unsere Hörer. Ja. Was ist mit dem Geld passiert? Wer hat dieses Geld jetzt auf dem Konto? Genau. So. Der möchte sich bitte melden. Ja. Wie viele automatische Marcel-Updates wurden dafür gekauft? 7 Milliarden als Preis zu gewinnen. Ja. Aber wobei bei solchen komplexen Themen sind, können wir auch noch gleich das nächste Thema aufmachen. Du hast nämlich, Tobi, dir die Hugo Awards nochmal angeguckt unter dem Gesichtspunkt tollwütige und traurige Hunde. Genau. Weil ich ja letztens danach gefragt habe, wie das ist. Also, previously on Fanboys. Wir hatten ja die letzten Hugo Awards 2015 verfolgt und da haben so Gamergate / Männerrechtler Trottel versucht, den Hugo zu beeinflussen, indem sie im Block Werke nominiert haben, und damit so eine Schwachstelle vom Nominierungsprozess ausgenutzt, dass ganz wenige Leute nominieren und das sehr verteilt ist, sich sehr stark verteilt, und damit kann eine Gruppe von Leuten, die im zusammen agieren, relativ leicht die Nominierungen dominieren. Das sind diese sogenannten Slates, oder? Genau, die Slates sind so die Listen, die nominieren sollen. Anscheinend ist, wenn du ein Werk nominierst, hat das eine Nominierung. Das heißt, wenn du 100 Werke nominierst, kriegt jedes von diesen 100 Werken eine Nominierung. Ja. Und die meisten Leute nominieren halt ein, zwei Bücher. Das heißt, wenn dann 50 Leute hergehen und jeder die 5 Bücher runter nominieren, die sie auf ihrer Liste haben, dann haben die halt mal jedes davon 50 Votes. Ach, das heißt, du hast beliebig viele Stimmen. Genau, du darfst nur einmal pro Buch, aber du darfst beliebig viele Stimmen. Ah, okay. Na, das ist natürlich dann Tor und, wie sagt man, Tür und Tor für Missbrauch an der Stelle. Ja. Genau, was dann hintenrum, also letzten Endes den Missbrauch doch ziemlich unwirksam hat werden lassen, ist, dass die Abstimmung beim Hugo die 5 Nominierten in jeder Kategorie beinhaltet und einen Sondereintrag, der No Award heißt. Mhm. Du bringst die in eine Reihenfolge, wenn du abstimmst, und du rankst No Award auch unter den Büchern, und du ordnest halt Bücher unter No Award ein, wo du sagst, dieses Buch finde ich verdient keinen Hugo. Das heißt, bevor dieses Buch einen Preis kriegt, ist es mir lieber, dass es keinen Preis gibt. Mhm. Und das war letztes Mal auch so, 2015, dass in vielen Kategorien, also ich weiß jetzt nicht, ob es 5 oder 9 waren, aber es waren verhältnismäßig sehr viele Kategorien, einfach kein Hugo verliehen wurde. Weil die Puppies damals die Kategorien dicht gemacht haben mit ihren Nominierungen, die totaler Quatsch und schlecht waren, und dann in der logischen Folge keiner dafür gestimmt hat. Ja. Also da gibt es dann quasi eine Jury, die aus diesen Nominierungen tatsächlich dann die Preise verleiht. Und wenn die sagen, dann gibt es halt keinen Preis, dann gibt es halt keinen Preis. Genau, das sind alle Mitglieder vom Worldcon diesen Jahres und letzten Jahres. Hm. Also wenn du einen Worldcon besuchst oder dir eine Supporting Membership kaufst, dann kannst du diesen Worldcon und nächsten Worldcon für die Hugos mit abstimmen. Verstehe. Das sind ein paar tausend Leute, also eine vierstellige Zahl an Leuten, die da abstimmen. Gut, das ist jetzt also die Problematik des letzten Jahres. Genau. Dieses Jahr habe ich gesehen, ist es zwar nicht ganz so schlimm, aber fast, aber auch, oder? Ja, es ist auch schlimm. Die Problematik war wieder, dass wenig Leute nominiert haben in der Best Novel Kategorie, die halt die prestigeträchtigste sind, bester Roman. Hm. Ist es relativ normal zugegangen. Da sind 2 Nominierte, also 2 von den Slates reingekommen. Einmal ein Buch von Jim Butcher, The Cinder Spires, The Aeronauts Windlass, sagt mir gar nichts, und 7 Eves von Neal Stephenson, was jetzt ein totaler Mainstream-Sci-Fi-Autor ist. Ja. Und das 7 Eves wurde auch sehr, sehr gelobt letztes Jahr. Ich habe es noch nicht gelesen. Es ist auch sehr lang. Was fängt damit an, dass der Mond explodiert, glaube ich? So viel habe ich nicht bekommen. Was ist jetzt mit diesen beiden Büchern? Die sind von den Slates, also die sind von den Puppies. Also nicht nur von den Puppies reingevotet worden, ja, aber halt auch von den Puppies reingevotet worden. Also das ist halt irgendwie auch das, was letztes Jahr halt irgendwie so als der große Puppy-Erfolg dann irgendwie herhalten musste, dass die Jury halt Guardians of the Galaxy, glaube ich, war es, mit einem Hugo Award versehen hat und das halt irgendwie auf den Puppy-Listen stand, aber das hätte halt so oder so gewonnen. So, und ich denke, mit 7 Eves nicht gewinnen, aber zumindest nominiert sein, ist das eine ähnliche Situation. Ja, das sind auch die 2 Erfolge, die Puppies letztes Jahr für sich verbuchen. Gut, außer allen in die Suppe spucken und oft und viel No Awards generieren, was ja auch so ein bisschen ihr Ding war. So, wenn ihr nicht mitspielt mit uns, dann brennen wir das Haus komplett nieder und sorgen dafür, dass nur noch No Award nominiert wird. Und die zwei Erfolge, die sie für sich verbucht haben, war eben Guardians of the Galaxy. Und Shit. Ja. Es war noch was. Ja. War was Zweites. Ja, das Nominierte, die von den Puppies nominiert wurden, zurückgezogen haben letztes Jahr. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wie können wir diese Strategie weiterverfolgen? Und haben jetzt einige populäre Werke nominiert, wie den Film The Martian, also der aus eigener Kraft da sowieso auch drauf gekommen wäre. Seven Eves von Neal Stephenson, da machen die Puppies sicher keinen Unterschied. Dann haben sie Brandon Sanderson, Lois McMaster Bujold nominiert, was halt so komplett unkontroverse, schreiben schon seit Jahrzehnten Sci-Fi Autoren sind. Es wird gemutmaßt, dass sie das in der Hoffnung machen, dass die Leute dann zurückziehen und sie damit irgendwie dem Fandom schaden können. Wird nicht, auf der Front werden sie sicher verlieren, das wird nicht passieren. Dann vielleicht, dass sie auf die Berühmtheit, Bekanntheit, den Erfolg von Neal Stephenson anknüpfen und sich den auf die eigenen Fahnen schreiben wollen. Was auch irgendwie undenkbar ist, weil The Martian wird den Hugo kriegen und niemand wird an die Puppies denken, dass die da irgendwas damit zu tun hatten. Und die dritte Front, auf der sie verlieren werden, ist die das Nominierungssystem wird umgestellt. Das ist ein Entwurf, der letztes Jahr quasi auf den Weg gebracht wurde. Änderungen an der Hugo-Nominierung müssen irgendwie immer an zwei aufeinanderfolgenden Worldcons angenommen werden. Das heißt, diesen Worldcon wird es dann verabschiedet werden. Das nennt sich E Pluribus Hugo. aus vielen ein Hugo. Ja. Und ist ein saukomplexes System, das aber dazu gemacht ist, so Slate-Voting, sprich Blockabstimmungen abzuschwächen. Unter anderem ist es so, dass du nur noch eine Stimme hast und die auf viele Werke verteilst. Das heißt, wenn du 5 nominierst, gibst du jedem eine Fünftelstimme. Ja. Und so ein komischer iterativer Prozess, wo dann nach und nach die niedrigst bewoteten ausfallen und deine Reststimme verteilt wird auf die bei dir noch übrig bleiben. Also wenn bei den 5 Büchern, die du nominiert hast, eine rausfällt, dann nominierst du die restlichen 4 mit einer Viertelstimme. Und das wird so lang wiederholt, bis es alles rausläuft. Das ist ein recht komplexes und super kompliziertes System. Es hat irgendwie auch noch explizit System. Anti-Slate-Eliminierungsregeln, glaube ich. Aber ich habe mir das irgendwie auch nur so kursorisch durchgelesen. Und es klingt sehr kompliziert. Es wäre zu hoffen, dass das gut funktioniert und wir dann nächstes Jahr nicht unter Best-Related Work so Sachen haben wie SJW's Always Lie Taking Down the Sword Police. Ja. Ja, das ist, ja. Wir hoffen auf nächstes Jahr bei den Hugos. Dieses Jahr müssen wir nochmal verloren geben, wahrscheinlich. Ja, ich muss sagen, ich bin Hugo-mäßig super ignorant. Ich gucke mir nur Best Novel an. Und in Best Novel ist halt, Ancillary Mercy von Anne Leckie, super verdient nominiert, wird aber leider gegen The Fifth Season von Nora K. Jemisin verlieren. Warum, habe ich, glaube ich, vorletzten Fanboys erzählt. Ja. Das ist einfach ein Buch, das mich so geflasht hat. Das ist so großartig. Also ich werde Besen fressen, wenn das nicht gewinnt. Ja, es wäre beiden Titeln zu wünschen. So. Ja. Gut. Wo wir jetzt schon quasi den Bogen zurückgeschlagen haben zum Konsum von ein paar Wochen mit dem Buch, kommen wir auch diese Woche zum Konsum und wir fangen an mit Manifold Garden. Zum Konsum von vor ein paar Wochen passt da auch gar nicht so schlecht. Manifold Garden, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte hier im Podcast, ist ein Spiel, was sich noch in der Entwicklung befindet. Auf der GDC hat William Chir, der das Spiel macht seit auch schon 2,5, 3,5 Jahren, einen Talk gehalten, den haben wir verlinkt. Der war ganz spannend. Das sieht sehr, sehr schön aus, das Spiel. Und es geht um, was Manifold ein bisschen auch schon andeutet, um so eine Welt, die mit einer strangen Geometrie, wo in jede Richtung die Geometrie wieder geschlossen wird und dann so ein Kreis bildet. Also wenn ich in eine Richtung schaue, dann sehe ich immer wieder das Gleiche. So wie in diesen Spiegeln, wenn du in so einen Spiegel reinguckst. In so einen Doppelspiegel, wo sich dann das endlos nach hinten, die Welt endlos nach hinten weiter ausdehnt. Aha. Und zwar ist das Spiel wirklich tatsächlich in jede Richtung unendlich. Und du läufst durch so Architekturen, die dadurch sehr, sehr interessant werden. Hm. Vom also Spiel so ein bisschen, her habe ich, ja. Also ein bisschen fraktal zum Spielen, so wie das aussieht. Mhm. Vom Spiel her habe ich das Gefühl, das geht so in diese Portal-Ecke. Hm. Also Cube, Try, was weiß ich, da gibt's ja ganz viele. Ich glaube, du hast keine Gun, aber du manipulierst halt Objekte im Raum. Ich habe es noch nicht angespielt, obwohl man es anspielen konnte, auf dem Double Fine Stand, auf der GDC. Aber es ist mir eben von dem Look her sehr aufgefallen. Ja. Und was ich jetzt ganz spannend finde, weswegen ich das diese Woche erwähne, ist, dass William Chir mittlerweile twitcht über seine Spielentwicklung. Oh, und zwar fast täglich. Deutsche Zeit so ab 8 meistens bis abends. So zwischen 8 und 4 Uhr nachts. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber meistens schon so 2 Stunden. Da kann man sich dann einloggen, sich unterhalten. Also er führt auch immer Diskussionen mit den Zuschauern über alles Mögliche, über Spiele. Gestern hat er über Preise geredet. Oder war das vor, ich glaube vorgestern war das, über Preise geredet, also wie viel soll das Spiel kosten und so weiter. Also sehr spannend und mal lustig, so ein Developer eigentlich live bei der Arbeit sehen zu können. Cool. Genau. Der entwickelt mit Unity, das fand ich deswegen auch ganz interessant und hat, wie ich das auch immer tue, vergessen, wie man Listobjekte aufruft und dass man dann Collections, System Collection, Generic includen muss. Okay. Und er hatte System Collection Generics hingeschrieben. Mhm. Und das hat dann 5 Minuten gedauert, bis er es gesehen hat. Und das habe ich so oft schon gemacht, dass es mir sofort aufgefallen. Hast du es ihm dann in den Chat reingeschrieben? Ja, aber ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Irgendwann kam es dann raus und mein Stream ist mal wieder abgebrochen. Ich bin auch nicht so wahnsinnig glücklich, wie zuverlässig Twitch mir in Safari Videodateien schickt. Ich bin dann mal auf Firefox umgestiegen, was seltsamerweise irgendwie besser zu funktionieren, also funktionierte, kann aber auch reiner Placebo-Effekt gewesen sein. Ich denke, wenn ich Probleme habe mit Twitch, ist es meistens halt irgendwie das CDN. Und da kannst du natürlich dann helfen, wenn du mal nochmal neu lädst sozusagen und dann einen besseren Server bekommst. Mhm. Für alle, die gleiche Probleme haben oder nicht bis 4 Uhr morgens aufbleiben wollen, gibt es diese ganzen Sendungen auch in Past Broadcasts auf der Twitch-Seite von William Chir. Pro-Tipp, mit dem Kommandozeilentool YouTube-DL kann man auch Twitch-Archive runterladen. Ja, ich glaube, es sind auch ein paar Videos, allerdings ein paar ältere auf YouTube, auf seinem Kanal. Ich wollte jetzt nicht alles verlinken. Also in den meisten Medien heißt er William Chir. Genau. C-H-Y-R. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, was bei mir noch schlechter läuft als Livestreams von Twitch, sind die archivierten Videos von Twitch. Ja, das ist das gleiche Problem. Die gar nicht zum Laufen. Ja, ich lade mir die auch meistens runter. Was? Also ich habe auch so ein paar YouTube-Sachen, die ich gucken möchte, die aber eigentlich nicht zu einer Zeit stattfinden, die wo ich konsumieren kann. Deswegen habe ich da so meine automatisierten Prozesse, die morgens den Stream runterladen und kleiner komprimieren und mir dann zurechtlegen. Ja, YouTube.dl kann man da sehr empfehlen. Da hatte ich bis jetzt immer Glück, weil ich die diese MOBA-Liga-Gedöns angeguckt habe, aber das ist halt auch, da sind sie wahrscheinlich drauf eingestellt, dass das Hunderttausende angucken wollen. Gut. Kommen wir zum nächsten Dingsi, das heißt Red Markets. Ja, ich bin ja so Rollenspiel-affin, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und einer von den Dudes, die den Role-Playing Public Raid Roleplaying Public Radio Podcast machen, wo sie einerseits über Rollenspiele reden, andererseits auch mit Rollenspielen live Rollenspiele spielen im Podcast. Einer von den Dudes hat ein Finanz-Horror-Zombie-Rollenspiel gemacht. Ja. Und die Tagline ist Red Markets is a game of economic horror where the world has ended and the rent is still due. das ist eine postapokalyptische Welt, in der die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und sich wenige Enklaven von Leuten halten und gegen die Zombies verteidigen. Und der Fokus von diesem Spiel ist tatsächlich das Wirtschaftliche. Du hast eine Währung, das sind Ausweise, weil jetzt Identitäten in der Postapokalypse wertvoll sind für warum sind die wertvoll? Huh. Ah, cool recherchiert. Die sind jedenfalls wertvoll. Die Währung mit dieser Währung bezahlst du einmal Upkeep für alle deine Sachen, sprich Wartung und Reinigung und so weiter. Also wenn du eine Kanone hast, dann kostet die so und so viel jede Woche oder jedes Abenteuer. Sonst geht sie kaputt. Außerdem bezahlst du auch deine ganzen Skills. Also du kannst sagen, ich kaufe mir neue Skills tatsächlich mit Geld, indem du halt trainierst und jemand Geld gibst für Training. Und du, das Spiel hat eine interessante Sanity-Mechanik, also die so Wahnsinns-Mechanik, wo du mit der Zeit nach und nach durchdrehst, was auch Call of Cthulhu hat, wo du Sanity verlieren kannst. Und du kannst Sanity auch wieder regenerieren mit Geld. Also dann gehst du halt schick essen, um den Horror der Zombie-Apokalypse zu vergessen. Am besten kommt das Ganze raus, wenn man sich den Podcast anhört, der RPPR Actual Play Podcast ist es. Ich bin sehr begeistert, ich habe das Ding auch schon gebackt und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe mir das Video angeguckt, das klingt in der Tat sehr interessant. Das Voice Acting ist so ein bisschen, naja, ja. Aber das macht er halt selbst. Aber so an sich ist dieses Setting total spannend, finde ich, auch weil ich sowieso so, dass mein Pet-Peeve ist an Apokalypsenfilmen, ist, dass irgendwie nie wirklich darauf eingegangen wird, wie denn jetzt das kapitalistische System entweder kollabiert oder damit zurechtkommt und quasi das Einzige ist, was irgendwie noch wirklich funktioniert. Und da fand ich das einen ganz interessanten Gesichtspunkt, da irgendwie noch kapitalistische Dystopie irgendwie mit reinzubringen. Klingt toll. Ist auch schon gefundet, sprich, da kann man einfach drauf mit aufspringen. Ganz frech. Ganz frech? Ja. Ja, und ganz er hat frech mit aufspringen. Ach so. Was auch interessant ist, im RPPR-Podcast, also der hat zwei, einen mit den Actual Plays, wo sie spielen und einen, wo sie halt über Rollenspiele reden, ist die aktuelle Folge über diesen Kickstarter. Und der Caleb Stokes, der den macht, hat sich ganz viel Gedanken gemacht über Kickstarter. Einmal über, was ist ein sinnvolles Ziel, was sind sinnvolle Giveaways. Ja, Rewards. Rewards, genau, was sind sinnvolle Rewards und auch eine ganz interessante Überlegung, was die Druckkosten sind, weil bei den Druckkosten gibt es so zwei große Modelle, das eine ist Print on Demand, das hat sehr hohe Druckkosten, du kannst aber niedrige Stückzahlen drucken und Offset-Druck, also so richtig, du beauftragst einen Drucker mit einer Druckmaschine, da musst du aber dann gleich vierstellige Zahlen abnehmen, so unter 1000 Exemplaren geht da gar nichts, es ist viel billiger. Aber du musst halt erstmal auf diese Stückzahlen kommen. Und da hat er auch so sich Grenzen gesetzt, wenn ich so und so viel Dollar einnehme, dann mache ich halt einen Offset-Run, weil dann kann ich mir den leisten. Dann werden die Druckkosten für alle viel günstiger. und auch so die Überlegungen, wie mache ich Rewards, dass mich das Fulfillment nicht umbringt, was mache ich für eine Grenze, was ist mein Finanzierungsziel und was mache ich mit dem Success-Desaster? Ja. Was passiert, wenn ich irgendwie dreimal so viel Geld kriege, wie ich verlange? Mhm. Was aktuell so ausschaut, als ob es passieren könnte? das finde ich eine sehr interessante, sehr interessanten Beitrag aus dem Gesichtspunkt von Leuten, die über Kickstarter-Kampagnen nachdenken. Es ist auch schon sein zweiter Kickstarter. Also er hat davor auch hier also Horror Scenarios in the Great Depression gemacht. Ja. Und war zwar ein bisschen kleiner vom Scope her, aber es klingt wirklich so, als hätte er sich da sehr viel Gedanken gemacht. Und er hat auch einen Kickstarter, den habe ich, Better Angels, da habe ich auch drüber geredet. Das ist ein Buch, das von ihm geschrieben ist. Allerdings hat da der Verlag den Kickstarter gemacht. Ah, okay. Ist auch ein Rollenspielbuch, allerdings kein eigenes System. Red Markets ist ja ein komplettes Setting und Spielmechanik. Sondern das war nur ein Szenario, sprich es existiert eine Spielmechanik und das ist eine Storyline dafür gewesen. Ja, klingt spannend, wer auf Pen and Paper steht und mit ökonomischem Horror quasi gerne was hätte, der ist da richtig. Ja. Kommen wir zu Warp Shift. Das ist wahrscheinlich Marcel, Warp, oder? Warp Zurück zu iOS. Warp Shift ist das Spiel, was diese Woche im App Store das Hauptbanner bekommen hat. Es ist ja traurig, weil das ist mir nur aufgefallen, tatsächlich durch Werbung. Ah. Und zwar auf Touch Arcade. Ah. War das im Hintergrund und dann dachte ich, ach, das sieht aber interessant aus. Optisch schaue ich mal rein. Wirkt er auch im Trailer relativ niedlich. Du bist so ein kleines Mädchen, was in einem in so Boxen gefangen ist. Ich denke sofort an The Cube. In einem Grid aus ein bisschen wie The Cube, der Film. Ja. In einem Grid, meistens so 3x3 oder 4x3 Boxen und muss da ganz simpel einfach vom Eingang zum Ausgang latschen. Und die Boxen haben Eingänge und Ausgänge, also so wie ein Labyrinth, vielleicht auch ein bisschen wie bei Das verrückte Labyrinth. Und du kannst sie halt verschieben. Und du kannst sie entweder vertikal oder horizontal immer eine Box verschieben. Und musst, also im Grunde ist es so eine Art Schiebepuzzle und du musst zum Ausgang finden. Und mich hatte das einfach eher so von der Atmosphäre angemacht. Hab's dann aber auch gespielt und war dann sehr verwirrt, hä? Das ist doch alles total einfach, man kommt ja immer vom Eingang zum Ausgang, man muss ja bloß ein bisschen rumschieben. Stellt sich raus, im Grunde geht es tatsächlich darum, die 3 Sterne zu sammeln, die du in dem Level haben kannst. Ja. Was ich zuerst sehr irritierend fand und auch nervig, also du brauchst halt eine gewisse Anzahl von Sternen, um das nächste Kapitel freizuschalten. Ja. Das heißt, du musst irgendwann zu den Level zurückgehen und da eine bessere Lösung finden. Finde ich ja ein bisschen anstrengend als Mechanik. Das fand ich zuerst total anstrengend und eigentlich auch scheiße, weil ich wollte eigentlich, eigentlich mag ich lieber Puzzles, wo die Lösung vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, aber dann ist es halt die Lösung und das ist dann wurscht, wie ich es gelöst habe. Das muss man also mögen, wenn man das Spiel macht. Ja. Ich bin jetzt bei ein paar Leveln zurückgegangen und habe mir überlegt, eine kürzere Lösung und das macht dann schon auch ein bisschen Spaß, sich das zu überlegen, aber so strukturell wäre es eigentlich nicht so mein Ding. Und wie gesagt, ich habe es ja auch schon oft genannt, ich mag diese 3-Sterne-Level-Dynamiken nicht so gerne. Ja. Was ein bisschen blöd ist, ist, wenn du zu alten Levels zurückgehst, dann siehst du beim ersten Level, zu dem du zurückgehst, wie viele Sterne du da schon gemacht hast, also wie viel Potenzial da ist. Aber wenn du dann einfach weiterspielst, dann siehst du es nicht mehr. Ah. Das heißt, du kommst dann in den nächsten Level und weißt nicht, habe ich da jetzt schon 3 Sterne oder nicht? Dann musst du zurück ins Menü und erstmal gucken, wie viel habe ich da gemacht. Also, aber nettes Teil, mir hat Spaß gemacht. Spaßfakt am Rande, das ist von Deep Silver Fish Labs, die ja eine Tochter sind von Koch Media, sprich kommt aus deutschen Landen. Ah, interessant. Ja, vielleicht merkt man das sogar ein bisschen. Also wie gesagt, es ist nicht genau mein Geschmack getroffen. Aber es sieht schön aus. Also aber irgendwie hat es auch was. Ja. Ich bin noch unschlüssig, ich hatte jedenfalls Spaß. Ja. Wie viel von den Sternen würdest du denn geben? Nee. Lass uns einfach zum nächsten Thema kommen. Also es reicht nicht daran, wo ich zuerst, also als ich zuerst diese Werbung gesehen habe und dachte, das könnte jetzt mal wieder was richtig Geiles sein, und dann da reicht es dann nicht. Verstehe. Ich habe noch einen Nachtrag zu, wo wir gerade bei iPhone Puzzle Game of the Week sind. Ich habe einen Nachtrag zu Mechorama. Ich finde, die Rätsel werden ab der Hälfte richtig nett. Also die fangen an Spaß zu machen und man muss auch wirklich denken. Und der dadurch, dass dieses System so viel hergibt, weil es tatsächlich so ein Physiksystem ist, kann man sehr viel Schmarrn machen, der auch teilweise super lustig ist. Marcells Hauptkritikpunkt, dass die Level zu lang sind, dass man zu viele Laufwege hat und dann an wichtigen Stellen schlicht und einfach das Timing entscheidet. Wenn du das nicht hinkriegst, darfst du halt das Level neu starten und musst dann wieder dahin laufen. Die Kritik gilt immer noch. Und ich fand den Level-Editor cool, aber so ein bisschen wonky. Also die Sachen, mit denen ich dann gebaut habe, die haben alle nicht funktioniert, weil man muss anscheinend schon sehr genau wissen, was wie funktioniert. Es gibt da keine Hilfe. Ja, mal gucken. Also aber was man sagen kann, das Spiel ist im App Store jetzt schon richtig durchgestartet und Apple ist jetzt in der zweiten Woche auch aufgesprungen und hat einen Banner geschaltet, was sie in der ersten ja nicht gemacht haben. Ja, was eigentlich ungewöhnlich ist. Also ich kenne da. Ja, das machen sie, wenn was erfolgreich wird, aber sie das übersehen haben. Das passiert halt nicht so oft, dass es trotzdem, dass sie es übersehen haben, ich erfolgreich denke mit wird. Galaxy on Fire, was ja so das erste große war, was ich von Deep Silver Fish Labs mitbekommen habe. Das war dieses X-Wing-artige Elite-Klon, ja. Da war das, glaube ich, ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber witzig. Ja, vielleicht haben sie die Deutschen nicht so auf dem Schirm, das kann schon gut sein. So hin und wieder passiert das mal. Vielleicht da noch reingegrätscht, ich habe auch das Uncharted-Mobile-Spiel ausprobiert letzte Woche. Das ist kostenlos. Mit In-App. Also du musst dann, glaube ich, später freischalten. Mein Eindruck war, ist ein ziemlich verkackter Klon von Lara Croft Go. Ah, schade. Also es ist weniger hübsch, die Mechanik ist nicht so schön, die Elemente sind sehr ähnlich. Das ganze Spielsystem ist sehr ähnlich. Dann gibt's noch den, ich weiß nicht, wer Uncharted öfter spielt, mag das vielleicht, den tollen Hecht, der dann blöde Bemerkungen macht, die mich einfach bloß genervt haben dabei. Also es ist irgendwie, es wirkt tatsächlich, und da war ich schon ein bisschen schockiert, wie ein schlechter Abklatsch von Lara Croft Go. Oh je. Meine Freundin spielt gerade Uncharted 4 auf der PlayStation. Sonst kann man das ja auch nirgendwo spielen, insofern war die Information redundant. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt. Es ist grafisch echt ein Niveau, das ich so noch nicht gesehen habe. Und auch storytechnisch finde ich es eigentlich relativ gut. Und es nervt nicht so sehr, wie du jetzt gerade sagst, irgendwie der coole Dude, der irgendwie Das kann macht. Ich mir gut vorstellen, dass es auf der PlayStation nicht nervt. Auf Mobile nervt es halt. Und es nervt tatsächlich, dass sie das Konzept sehr stark kopiert haben, wie man sowas dann umsetzt. Und dann halt auch noch schlecht kopiert. Was ich an der PlayStation-Variante echt gut finde, ist, dass sie irgendwie sehr viel Wert drauf legen, accessible zu sein. Also, dass man einfach rankommt ans Spiel und dass man auch sagen kann, so, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Schießen. Gib mir irgendwie die Variante, wo ich die ganz einfach umnieten kann und ich will einfach nur die Story sehen. Ach was, also könntest du das für uns empfehlen? Total, total. Also ich bin da sehr, also ich gucke ja nur zu. Aber es macht mir sehr viel Spaß beim Zugucken und es macht auch sehr viel Spaß beim Spielen und kann ich sehr empfehlen. So als, weil wir haben da schon mal in den Trailer reingeguckt und dann dachte ich zumindest, ich kann da schwer für Aga sprechen, das ist dann schon wieder zu schwierig zu spielen. Nee, das gar nicht. Also da kommt man auch als kompletter Einsteiger oder komplette Einsteigerin sehr gut rein. Okay, interessant. Gut, aber kommen wir zurück zur Agenda und zu einem Thema, wo ich mir nicht sicher bin, ob es eine Empfehlung oder eine dystopische Meldung ist. Es geht um Amazon Prime Now, was ein neuer Amazon-Service ist für manche Städte in Deutschland, wo du bestimmte Artikel bestellen kannst, innerhalb von einer Stunde oder für ein Zeitfenster von 2 Stunden am gleichen Tag. Und das ist so ein bisschen absurd. Also du kannst, also erstens mal ist die Warenauswahl absurd, weil du kannst so die üblichen Sachen, die man bei Amazon kaufen kann, bestellen, aber halt auch Bananen so und Butter und Duschgel und was nicht alles. Mhm. Und so diese Idee von, ich klicke mir das jetzt mal schnell auf Amazon und dann kommt das 2 Stunden später, das fühlt sich irgendwie wie Zukunft an und ich weiß nicht, ob es eine gute oder eine dystopische Zukunft ist. Also ich habe dieses, ich bin ja so, grundsätzlich habe ich ein schlechtes Bauchgefühl bei, wir bestellen nur noch alles online, dann muss es verschickt werden und pipapo und dann kriegst du das. Klar ist es schlecht für lokale Businesses und kleine Businesses, aber ich habe mir mal überlegt, wenn beispielsweise in irgendwie in einem Stadtviertel, ob da jetzt 100 Leute sich bei Amazon ein Buch bestellen oder ob 100 Leute mit dem Auto zum Hugendubel fahren, ist halt auch ein Unterschied. Also auch die gesammelt den Leuten ihr Zeug bringen, die dann nicht selber los müssen, auch interessant. Aber das ist nur so eine Nebenerwägung. Ja. Ja, es ist halt, also dieses Ding für Lebensmittel und so gibt es ja schon eine Weile, zumindest in manchen Städten, so Bringmeister und solche Dienste, wo du irgendwie bei deinem Supermarkt quasi einkaufen kannst im Internet. Aber jetzt hier das nochmal per Amazon zu haben und auch zu sagen können, oh, mein PlayStation 4 Controller ist kaputt gegangen, ich klicke mal auf Amazon ein und habe in einer Stunde einen neuen. Mhm. Das ist schon so ein bisschen weird. Mhm. Naja, da habe ich den großen Vorteil, dass der Mediamarkt bei uns 5 Minuten um die Ecke ist, aber wenn der nicht da wäre, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ob das jetzt gerade Amazon sein muss, weiß ich nicht. Nun ja, ich wollte es nur als Randnotiz erwähnen, weil ich das als neues Ding wahrgenommen habe. Für welche Städte gibt es das dann? Ich weiß nur, dass es das in Berlin gibt. Wie das mit anderen Städten in Berlin. Das ist auch die einzige Stadt, in der es Dinge gibt. Ich hatte gehört, dass Amazon jetzt in bestimmten Städten eigene Flotten macht. Also eigene Fahrzeuge und Fahrer. Uber. Unter Umständen hat das miteinander zu tun. Vielleicht. Ja, wir werden das mal recherchieren. Ich weiß allerdings jetzt nicht, in welchen Städten das außer Berlin verfügbar ist. Berlin? Ja, also es ist erst nur Berlin. Überall da, wo die Verkehrsinformationen von Apple verfügbar sind. Amazon basiert auf. Obwohl, das wäre ja dann in Brandenburg auch noch. Ne? Ja, stimmt. Und da kann man sich bestimmt nichts liefern lassen. Ja, kommen wir zum letzten Konsumthema. Es heißt Trickshot. Ja, und da mal wieder, also das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Mhm. Trickshot ist Desert Golf Nachfolger. Total simpel. Ja, ob das jetzt Desert Golf ist oder Angry Birds oder was weiß ich, du schießt halt eine Kugel und die muss in einer Box landen. Oh. Und ja, ein ganz simples Physikspiel. Es hat mir optisch ganz gut gefallen. Es gefällt mir sehr gut vom Sounddesign und so. Du hast ein richtig schönes Feedback, wenn die Kugel dann in die Box klackt. Mhm. Die Box klappt dann so zu und beim Zuklappen kommt so ein kleines Fähnchen raus. Also sehr schön gemacht. Nice. Was mir vor allem gefallen hat, das sind, glaube ich, 100 Levels oder so. Ich habe jetzt 50, 60 gespielt. Die sind einfach. Mhm. Aber immer neue Ideen drin. Mhm. Das heißt, es wird nicht langweilig. Das ist ein super Titel für zwischendurch. Den einfach mal so durchspielen. Sieht hübsch aus. Macht Spaß. Das Einzige, was mich nervt, wie immer, sind die 3 Sterne. Und vielleicht sollte ich mir auch mal auf die Fahnen schreiben, dass ich kein Spiel mit mehr Sternen beurteile. Bewerte. Als man in ein Level bekommen kann. Ja. Ach, seufz. Warum diese Sterne? Die sind so, ne. Ja, also für mich fühlt sich das halt so super, ja, eigentlich als würde ich beim Spielen so Schulnoten bekommen und das soll mich dann motivieren, nochmal zu spielen. Ich kann dir ab, die Sterne. Ich finde es halt auch total lazy, weil das ist für mich so dieses Mittel, um den Leuten zu vermitteln, es gibt mehr Content, und du siehst ihn nur nicht, weil du zu schlecht bist. So, und das als Vorwand quasi zu haben, um wenn Leute sagen, aber das ist zu kurz, das Spiel, dann kannst du sagen, ja, ich habe aber hier, wenn du hier alle Sterne und so, dann ist es ja dreimal so lang. So. Wobei, Tobi, ja, sorry. Ja, das finde ich so ein bisschen frustrierend an der Stelle. Ich finde es ja total lustig, weil Tobi, du hast ja gesagt, du kannst mit Highscores nichts anfangen. Ja. Und das finde ich viel interessanter, weil das ist so... Das ist nicht so 0-1 mäßig, ich muss jetzt dieses gleiche Level nochmal optimal spielen, damit ich da jetzt, sondern da kann ich mich graduell verbessern. Ja, das stimmt vollkommen, da kann ich auch einhaken, warum das für mich funktioniert, ja. Weil die Sterne, entweder sind sie mir wurscht, wie Highscores, also in Spielen, wo ich das Level besonders gut schaffen muss, um Sterne zu kriegen, sind sie mir eher wurscht. In Spielen wie Cut the Rope, wo man sie physikalisch einsammeln muss, habe ich irgendwie das Einsammeln ist Belohnung für sich genug. Das ist was anderes, das ist ein zusätzliches Ziel. Ja, und das dritte ist, wann das Ding komplett funktioniert von mir, ist wie wenn's wie bei Warpshift oder wie bei Plants vs. Zombies 2 ab einer gewissen Anzahl von Sternen unlockt sich was. Du musst 100 Sterne haben, um in diesen Nebenzweig oder in Level 2 zu kommen oder so. Also nochmal ganz kurz zu meiner Argumentation, was mich daran so unglaublich stört, ist erstens, du zerstörst die Geschichte, die es ja nicht gibt, meistens, indem du immer wieder alte Levels in komischen Reihenfolgen revisitest, also zurückgehst. Dann zweitens, am schlimmsten finde ich diese Unterbrechung zwischen den Levels. Dieses jetzt kriegst du deine Sterne, dann musst du auf diese Weiter-Taste drücken, die du nicht findest. Und im Grunde sagt dir das Level, du hast es eigentlich zu schlecht gemacht, also drück doch auf die Replay-Taste jetzt nochmal. Darf ich blöd fragen? Rules ist da ja ähnlich. Ja. Warum findest du das, was findest du da anders? Oder findest du Rules auch so schlimm? Bei Rules brauchst du die Entspannung nach dem Level, weil das die Hektik ist, ja, die du hast. Und klar, du kriegst auch angezeigt, ob dass du deine, das welche, ob du deinen Bonus geschafft hast oder nicht. Umsonst oder unter 5 Sekunden? Umsonst. Fehlerfrei oder unter 5 Sekunden? Genau. Also ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen hätte, wenn es kein Zeitspiel gewesen wäre. Aha, das kann ich gar nicht so sagen. Okay, jedenfalls, dein Argument war, du hast die Unterbrechungen zwischen den Levels, die dich rausreißen. Du gehst irgendwann in den Grind-Modus, wo du dann zurück musst und gucken, in welchem Level kann ich mich noch ein bisschen verbessern? Ja, also es ist ja nicht so, dass ich bei diesen Puzzle-Spielen, das sind ja meistens so Puzzle-Spiele, dass ich da so eine Verschnaufspause haben will. Ja, also ich finde es, also mich reißt es raus, mich stört es und mich nervt es nur, wenn ich sehe, ich habe nicht alle Sterne geschafft, ich muss das Level nochmal spielen und dann da nochmal zurück, keine Ahnung. Ach je. Und vor allem, es wirken alle Spiele gleich, weil es immer wieder diese Sterne sind und dann denke ich mir, ja, der Inhalt ist irgendwie auch austauschbar. Da fällt mir ein, noch was fürs Plants vs. Zombies gut gemacht hat, war, dass du so kleine Aufgaben kriegst, um die Sterne zu kriegen. Also ein Stern heißt, du musst ohne Sonnenblumen spielen, oder zwei Sterne heißt, du musst alle Zombies vereisen, oder du darfst keine. Ja, also das machen ja auch die ganzen Spiele so ähnlich. Also, dass man irgendwelche Mission Objectives bekommt, die einen dann an der Progression hindern. So Handicap-mäßig spielen. Ja. Also es ist allein schon wesentlich besser, wenn ich überall tippen kann, um aus diesem Sternebildschirm wieder rauszukommen. Aber oder zumindest zentral tippen und nicht diese drei Knöpfe habe. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass ich gleich gerade vergessen habe, was ich da noch sagen wollte zu. Aber das war noch was. Oh, sorry. Das war noch was ziemlich blöd. Ich hab dich mit den Sternen. ja, also es ist halt nur dieses Muster, was immer und immer wieder gleich ist. Ja, wir halten fest, jeder denkt, er muss das machen. Wir wünschen uns, dass Spieleentwickler sich was Besseres ausdenken als Sterne. Man kann sich ja von Twitter inspirieren lassen und stattdessen Herzchen machen. Das wäre, glaube ich, auch schon eine Innovation. Mir ist gerade wieder eingefallen. Ah, ja. Tiny Wings zum Beispiel. Hat es total schön gemacht mit den drei Objectives, die du in dem Level hast. Ja, da hast du auch deine Zusatzziele, die dir ein Incentive geben und so, aber es ist irgendwie mehr ins Spiel verwoben und ich glaube, momentan habe ich mehr Lust auf Spiele, die mehr, die wältiger sind. Ja. Mhm. Also die mich mehr als Spielerfahrung reinziehen. Und gerade bei dem Warp Shift hatte ich halt das Gefühl, so grafisch, dass das Spiel das machen will. Das hat ja auch noch Animation, eine super aufwendige Intro-Animation und so. Mhm. Und das dann mit so einer Metaebene rauszubrechen, finde ich viel schlimmer, als wenn das jetzt ein abstraktes Puzzle-Spiel ist. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Und bei Trickshot ist zum Beispiel auch noch das Menüsystem ganz schön, weil du einfach nach oben swipen kannst, dann bist du im nächsten Level. Mhm. Also das fand ich dann auch ganz schön gemacht. Mhm. Gut, sorry. Das ist ein langer Exkurs. Wir können euch jetzt entlassen. Wir können euch entlassen. Wir sind nämlich am Ende der Agenda angekommen. Wir müssen mal gucken, weil ich bin ab Ende nächster Woche dann im Urlaub. Aber ich denke, nächste Woche gibt es noch eine neue Fanboys-Folge, wenn alles klappt. In diesem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es Fanboys heißt. Und bis dahin, Servus und Baba. Happy. So, here we go. I gotta take off my glasses for it. Okay, here we go. Oh, such a happy Chewbacca. All these things are every time. Now I'm gonna let Chewbacca talk. Hey, I went to Kohl's today. So great, and I can't wait. No shame. I bought this for my son, let's be honest, I'll probably confiscate it. However, when it's said and done, this is mine at the end of the day. Chewbacca talk.